auf den Wellen mal hin, mal her. Schließe meine Augen, da kommt nichts mehr. Hinterm Horizont wurde Land versprochen, versprochen und gebrochen, nur mehr statt mehr. Besoffen und der Steuermann vom Bord. Ich hab das Meer so satt, ich will hier nur noch fort. Der Wind ist meine Sehnsucht und das Wrack, auf dem ich steh, trägt mich zu der Insel, auf der ich dich dann seh. Hallo, ich fahr zur See. Mein Schiff, das bringt mich fort, bis ich kein Land mehr seh. Immer auf der Suche in dem Meer aus Träumen. Das Glück und Geld und Liebe mir entgegen schäumen. Versinken. Stell die Füße